Es gibt kleine, mittlere und große heimliche Lieben. Es ist eine Sache der Entscheidung. Es gibt sie mit Sahne oder ohne. Allora, so. Einmal Eisbecher heimliche Liebe mittel für Luisetta ohne Sahne. Und einmal heimliche Liebe groß mit Sahne für die Schwester. Nein, ich bin die Mutter. No, non è vero. Scherza. Danke, der sieht ja gut aus. Genau wie Sie. Danke. Sagen Sie doch bitte du zu mir. Ich bin die Hildegard. Aber gerne, ich bin Anastasio. Hallo, Hildegard. Mein Piacere. Komm her. So, danke. Danke. Hier, du hässlicher Hund. Sollst auch was vom Leben haben. Bitte, Mama, Eis bekommt ihr nicht. Die Diabetes. Ich dachte, sie hat Schilddrüsenüberfunktion. Hat sie ja auch. Und Diabetes. Und orthopädische Probleme. Warum erschießt du sie nicht? Mama, Goldi ist Papas Hund. Ein Grund mehr. Felicità. E carne si per mare da rannontare felicità. Questo sfer di docenti mette la gente a felicità. E le sare di cini come bambini la felicità. Mamma, bitte! Bravo, bravo! Felicità! Kann mir nicht helfen, Luise. Ich frage mich bis heute, warum du eigentlich... Jetzt kommt das schon wieder. Ich weiß, Mama. Ja, ich weiß, dass du dich das fragst. Meine Mutter hält sich für hochwüchsig. Und seit ich denken konnte, fragte sie sich, warum ich eigentlich so immens klein wirke. Dabei liege ich knapp über Standardhöhe. Vielleicht wirkte ich klein, weil mein Leben etwas zu klein geraten war. Und manchmal fürchtete ich, dass dieses zu klein geratene Leben bereits ausgewachsen war. Und sonst? Wie und sonst? Alles mittel und ohne Sahne? Wieder Eisbecher hier? Ich nehme immer die mittlere heimliche Liebe. Die große schaffe ich nicht. Wann kommt eigentlich Frederik? Übermorgen Abend. Oder so, glaube ich. Frederik ist der Beste, den du je angeschleppt hast. Ein süßer Kerl. Wirklich. Und dieser schnuckelige Hintern. Sehr, sehr schnuckelig. Schade, dass man den nicht mehr sieht. Den Hintern meine ich. So ein Mönchsgewand ist ja nicht gerade figurbetont. Frederik ist rum. Schon längst. Frederik ist nie rum. Seit Jahren, Mama. Der Buddhist und ich von Mariana Leki. Regie Petra Feldhoff. Ah, da ist sie ja endlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Und das Tier ist auch wieder mit dabei. Natürlich ist sie ja immer mit dabei. Husch, Goldi, nach hinten. Genau, Goldi, nach hinten. Nach ganz hinten, bitte. Ich darf sie jetzt Luise anvertrauen. Sie ist mein bestes Pferd im Stall. Luise. Entschuldigung, Herr Braxator. Was denn? Ich wollte Sie nur schnell fragen, ob ich übermorgen etwas früher gehen könnte. Es ist nämlich, ich kriege Besuch aus Japan und... Das wird kaum möglich sein. Sie wissen doch, was hier immer los ist. In Wirklichkeit ist hier nie viel los. So, was darf es denn sein? Ein Krimi. Ich möchte einen richtigen Krimi, etwas mit Mord und Totschlag. Ha, Sie wissen schon, etwas wirklich Bestialisches. Viel Blut. Luise! Entschuldigen Sie mich kurz. Das Tier hat an diese Neuerscheinung hier uriniert. Es tut mir furchtbar leid. Zum Glück sind Sie ja noch eingeschweißt. Hier. Mehr, Herrgott! Dieses abgewrackte Tier. Das geht so nicht, Luise. Und jetzt kümmern Sie sich gefälligst wieder um unseren Kunden. Ja. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Na los, raus. Entschuldigung, ein kleiner Wasserschaden. Sie riechen plötzlich so nach Veilchen. Hier, das könnte was für Sie sein. Aha. Es ist voller Blut. Gemetzel? Ja. Widerwärtig? Ja. Unvorstellbare Grausamkeit? Ja. Sehr gut, sehr gut. Haben Sie einen Moment, Herr Braxator? Ich frage nur, weil Sie ja letztes Mal sagten, Sie müssten noch mal... Na gut, machen Sie sich frei. Ist der erhaben? Zu dunkel? Ein Kollege von mir ist gerade auf der Flucht. Ehemaliger Kollege, meine ich. Er hat ein Melanom übersehen. Die Patientin, eine noch recht junge Frau, quasi in ihrem Alter, ist daran gestorben. Dem Mann droht Gefängnis. Herr Braxator war nicht immer Buchhändler. Also, ich kann Ihnen versichern, der hier ist in Ordnung. Er ist ein umgeschulter Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Ein Glück. Aber dieser hier. Welcher? Der hier, da, unter der rechten Brust. Könnten Sie die mal ein bisschen anheben? Ja, danke. Was ist da? Den müssen wir beobachten. Den müssen wir definitiv beobachten, Luise. Kundschaft. Danke. Und wegen übermorgen, wenn es doch irgendwie möglich wäre, dass ich da etwas früher gehen könnte. Kundschaft. Ah, Frau Klamp, schön, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Nicht besonders. Dieses Buch hier, ich möchte das umtauschen. Es gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Und Sie haben es mir empfohlen, aber ich mochte es nicht. Überhaupt nicht. Das tut mir sehr leid, Frau Klamp. Was hat Ihnen denn daran nicht gefallen? Weiß ich nicht. Es ist eben einfach schlecht. Meinem Mann hat es übrigens auch nicht gefallen. Ja, also das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Und das, was Sie mir davor empfohlen haben, war auch nicht besser. Ah, Frau Klamp, was für eine Freude. Luise, würden Sie mal bitte nach hinten gehen? Da ist schon wieder ein kleines Malheur passiert. In solchen Momenten wurde es besonders eng. Das zu klein geratene Leben. Eng und stickig und alles andere als Licht durchflutet. Ja, ich wollte mich mal melden. Ich bin in Afrika. Wie geht's Goldie? Die Verbindung ist sehr schlecht. Frederik. Hör mal, es gibt eine Planänderung. Ich bin jetzt doch... Er kommt nicht. Frederik kommt nicht. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Dieser Anrufbeantworter ist schon seit Jahren kaputt. Schaff dir doch mal einen neuen an. Einen neuen Anrufbeantworter, meine ich. Man muss doch auch mal loslassen können. Also, ich bin früher da, um genau zu sein. Ich stehe in wenigen Minuten vor deiner Tür. Ist das nicht toll? Oh, scheiße! Die Wohnung war noch nicht aufgeräumt, der Müll noch nicht runtergebracht und beim Blick in den Spiegel kam ich mir ziemlich vitalblass vor. Und Frederik ist so unfassbar schön. Das war er immer schon. Heute wie damals, vor 5 Jahren, als wir uns kennenlernten. Entschuldigung. Sag mal, bist du nicht auch in der Vorlesung über zeitgenössische Lyrik? Als Frederik mich das fragte, hatte ich gerade ein Stück Mensa-Essen im Mund. Ich hatte von da an unglücklicherweise sehr oft gerade etwas im Mund, wenn Frederik mich ansprach. Etwas, das ich dann dringend herunterbringen und bloß nicht herausfallen lassen durfte. Ein Stück vegetarisches Standardessen, ein Schluck Apfelschorle, eine Liebeserklärung. Meistens hustete ich dann vor Aufregung das, was ich gerade im Mund hatte, auf Frederiks Brust. Nur die Liebeserklärung nicht. Ja. Zeitgenössische Lyrik. Ja, genau, da bin ich drin. Immer wenn ich Frederik anlüge, und das habe ich ziemlich oft getan, geht in der Nähe irgendwas zu Bruch. Das ist ganz offensichtlich das magische Moment in meinem Leben, das mit Magie nicht gerade überladen ist. Schön, dann sehen wir uns ja da. Genau. Entschuldigung. Macht nichts. Von da an ging ich also jeden Dienstag in die Vorlesung über zeitgenössische Lyrik, blickte hin und wieder verstohlen aus meinen linken Augenwinkeln auf Frederiks rechte Profilhälfte und auf seine Hände, die die zeitgenössische Lyrik, wenn sie von ihnen wüsste, bestimmt ausführlich besingen würde. Wenn die Professorinnen Frederik von ihrem Vorlesungspult aus entdeckten, verloren sie den Faden. Wenn er über eine Straße ging, schauten die Menschen ihm lange nach. Eine Nackenstarre nahm sie dabei gern in Kauf. Wenn wir tanzen gingen, wenn Frederik tanzte und ich an der Theke stand, starrten die Umstehenden ihn an. Ist der echt? Sie fragten das ungläubig. Und noch ungläubiger fragten sie: Ist das deiner? Ja! Frederik und ich wurden ein Paar und blieben es 2 Jahre lang. Wir hätten meinetwegen sehr viel länger ein Paar sein können. Meinetwegen ungefähr das ganze Leben lang. Aber irgendwann rasierte Frederik sich eine Glatze und hängte Bilder von lächelnden Mönchen mit Kassenbrille auf. Er fing an, Japanisch zu lernen und immer stiller zu werden. Und als er eines Tages sagte, er müsse mir etwas sehr Wichtiges sagen, da ahnte ich, dass er nicht sagen würde: Liebe Luise, die ganze Nation weiß, ich liebe dich mehr als mein Leben. Ich weiß, dass wir füreinander bestimmt sind. Ich möchte, dass du die Mutter meiner Kinder wirst. Liebe Luise, ich möchte dich hiermit vor aller Welt fragen, ob du mich denn da besuchen möchtest. Das ist bestimmt möglich. Wo? Na, bei den Buddhisten im Kloster in Japan. Hast du mir überhaupt zugehört? Ja. Es tut mir sehr leid, Luise. Nicht so schlimm. Frederiks schwerer Wandspiegel fiel mir knapp vor die Füße. Frederik verließ mich. Und er verließ mich nicht, wie ich es immer befürchtet hatte, für eine unfassbare Schönheit, sondern für einen sehr dicken, kahlköpfigen, 2500 Jahre alten Mann, gegen den ich nicht die geringste Chance hatte. Seit Frederik im Kloster war, besuchte er mich einmal im Jahr. Dann erzählte er von Achtsamkeit. Achtsamkeit und Authentizität. Authentizität, das ist das A und O. Authentizität geht Frederik sehr leicht über die Lippen, während ich schon beim Aussprechen Schweißausbrüche bekam. Ich wette, du kannst es sogar im Schlaf rückwärts buchstabieren. T-A-T-I-Z-I-T-N-E-H-T-U-A. Frederik rückte mit Authentizität an und mit dem hochgehandelten Hier und Jetzt. Ich hatte vom Hier und Jetzt ungefähr so viel Ahnung wie von Fachliteratur über Rechnungswesen. Luise! Genau genommen war ich eigentlich nie im Hier und Jetzt. Aber immer im Wenn und Aber. Wie schön, dich zu sehen. Frederiks Kutte. Diese kratzige Kutte, die immer nach Regenwetter roch, nach nasser Rinde. Du bist... Was bin ich? Hey, du zitterst ja. Du bebst ja richtig. Du bist 2 Tage zu früh. Ja, und? Ist das so schlimm? Nein. Ja, ich wollte mich noch vorbereiten. Ich wollte mich noch wappnen. Ich wollte vor allem dieses Bild von der Wand nehmen. Waschen! 2 Tage lang? Naja, alles waschen. Die Wohnung putzen. Hey, das sind ja wir auf dem Foto. Wen hast denn du da rausgeschnitten? Meine Mutter. Und Goldi. Wo ist denn Goldi eigentlich? Ist sie da? Oder ist dein Vater gerade in Deutschland? Vorsicht, da sind noch Scherben. Oh Mist, halt sie mal fest. Goldi, du hast tierischen Mundgeruch. Mann, dass es dich überhaupt noch gibt. Du bist der unsterblichste Pudel, den ich kenne. Herzlich willkommen. Danke. Hast du Hunger? Mhm. Es gibt ein vegetarisches Restaurant in der Nähe. Die haben da auch so buddhistische, also japanische Sachen. Ehrlich gesagt, ich habe Hunger auf Pommes. Pommes rot-weiß. Du musst jetzt mal schlafen, Luise. Du auch. Ich kann nicht schlafen, wenn du nicht schläfst. Aber ich bin noch ganz still. Ja, genau. Man hört bis hierher, wie du ganz still bist. Möchtest du nicht doch lieber in mein Bett? Ich kann auch gerne auf die Matratze. In dein Bett gehörst du. Ich lieg hier sehr gut. Frederik? Mhm. Wie lange kannst du eigentlich bleiben? 3 Tage. Oh. Ist das zu lang? Nein. Was wollen wir denn unternehmen? Gar nichts, am liebsten. Aber wo du schon mal da bist, willst du vielleicht ins Museum gehen. Im Museum Ludwig gibt es gerade eine sehr interessante Ausstellung von Von... Wir könnten sie uns zusammen ansehen. Also wenn eigentlich will ich nur dich sehen, Luise. An Schlaf war nicht zu denken, wenn Frederik auf der Matratze lag. Weil er dort viel zu nah war und viel zu weit weg. Im Licht der Laterne vor dem Fenster glänzten die Fotos, die auf dem Boden lagen, die er mir gezeigt hatte. Die Fotos von dem Kloster, das sehr weit weg stand. Irgendwo im Buddhismus. In Frederiks weitläufigem Leben. Das immer, wenn es bis zu mir reichte, alles durcheinander brachte. Hey, hallo. Hallo. Was ist das denn für ein Geruch? Grüner Tee. Probier mal. Oh Gott. Entschuldigung. Es ist nur, er schmeckt so nach Aal. Nach Aal? Du spinnst. Was gibt es denn heute zum Frühstück? Oh, ich habe Apfelkuchen gebacken. Also, wenn du Apfelkuchen überhaupt zum Frühstück... Ja, gerne. Wahrscheinlich schmeckt er nicht besonders. Vielleicht ist zu wenig Zucker dran und der Boden ist vielleicht auch ein bisschen trocken. Lass mich doch erst mal probieren. War wahrscheinlich einfach zu lange im Ofen. Und das Mehl ist auch nicht mehr... Jetzt halt mal die Klappe. Oh, das ist sehr mutig von dir, dass du dich da an etwas ganz Neues herangewagt hast. Hm? Das ist ein altes Familienrezept. Mhm. Wer ist das denn jetzt? Frederik, du bist schon da. Gleich als Luise anrief und sagte, du seist ich doch schon ich hab dich nicht angerufen, Mama. Du hast mich angerufen. Lass dich an. Gut siehst du aus, mein Junge. Meine Mutter hätte Frederik gern als Schwiegersohn gehabt und wollte diesen Wunsch nicht aufgeben. Auch nicht, als Frederik verkündet hatte, er gehe jetzt ins Kloster. Du musst ihn halten, Luise. Du musst um ihn kämpfen. Mit den Waffen einer Frau. Ich hab dir da was mitgebracht. Es war ein roter Stringtanga. Zwei Größen zu klein. Auf dem Vorderteil prangte die Aufschrift What would Buddha do? Hildegard, was hast du da für ein Wunderwerk mitgebracht? Einen Apfelkuchen. Altes Familienrezept. Sag mal, Luise, was ist das denn da für ein Maulwurfshügel auf dem Tisch? Das ist Luises Apfelkuchen. Na, der ist ja bestenfalls was für Goldi. Mama. Und, Frederik, habe ich mich verändert? Wie sehe ich aus? Gut, sehr gut. Charmant wie immer. Danke, Luise, danke. Aber schließlich tue ich auch was dafür. Einmal in der Woche schwimmen, einmal Pilates, einmal Fitnessstudio. So bleibt alles, wo es sein soll, wenn du verstehst, was ich meine. Ein paar Maßnahmen gegen die Schwerkraft würden dir auch mal ganz gut tun, Luischen. Aber du kennst ja unseren kleinen Bücherwurm, Frederik. Hier, probier mal. Und? Schmeckt's? Und wie geht's dir so in Japan bei den Eulenmönchen? Erzähl. Sehr gut. Köstlich, Hildegard. Das schmeckt echt gut, Luise. Und? Hast du schon eine schnucklige kleine Buddhistin gefunden? Ich bin ja nicht auf der Suche. Man ist immer auf der Suche. Luise zum Beispiel. Mama. Es gab da auch immer wieder den einen oder anderen Kandidaten. Naja, es ist eben nicht so ganz einfach für Luischen und überhaupt, an dich kommt ohnehin keiner ran. Darf ich noch ein Stück? Klar. Aber nun sag doch mal, wie es da bei euch so zugeht. Es ist alles wunderbar. Also Mama, das ist folgendermaßen. Frederik sitzt da in Japan in dieser müffeligen Kutte den ganzen Tag auf einem sehr harten Kissen mit anderen Mönchen, die alle auch müffeln. Wenn er beim Sitzen einschläft, kommt ein müffelnder Obermönch und haut ihm mit einem Stock eine runter. Dann gibt es Reis mit nichts und Tee mit Aalaroma. Und immer wird geschwiegen. Und wenn mal nicht geschwiegen wird, stellt einem der Obermönch Fragen, die keiner beantworten kann. Also zum Beispiel, wie die rechte Handfläche klingt, wenn man klatscht. Und immer, wenn man den Obermönch mal was zurückfragt, ihm ganz einfache, ganz normale Fragen stellt, die man sehr wohl beantworten könnte. Also zum Beispiel, wie viel Uhr es ist, antwortet er, man soll nicht nach dem Ochsen suchen, auf dem man sitzt, oder dass der Mond sich in einem Napf spiegelt. Und wenn die einem bei so einfachen Fragen schon mit sowas kommen, dann will ich ja nicht wissen, was man zu hören kriegt, wenn man berechtigterweise mal nach der Erleuchtung fragt. So kannst du dir das vorstellen, Mama. Stimmt. So kann man sich das vorstellen. Ja? Herr Braxator, guten Tag. Du musst mal mit ihr reden. Also eigentlich... Das Kind ist unglücklich. Ich hatte ja... Sie ist einfach viel zu oft alleine. Der ist und sie macht sich viel zu viele Sorgen. Ach so. Sie hat diesen traurigen Job und den hässlichen Hund. Nicht breitschlagen lassen, Luise. Ehrlich gesagt wäre das für mich etwas, also... etwas, naja, ungünstig. Sag nein. Gut, ja. Also gut, ich komme. Ohne Hund? Das wird nicht gehen. Ich kann Goldie, ja. Ach so, natürlich, der Leberfleck. Ich weiß nicht. In Ordnung. Ich muss heute doch früher in den Laden. Aber ich dachte, du wolltest nicht früher gehen. Das macht mir nichts, Frederik. Wirklich nicht. Goldie! Das schöne Regal. Ich glaube, der ist dann wahrscheinlich doch unbedenklich. Ein Glück. Bleiben Sie bitte noch einen Moment sitzen. Drehen Sie den Oberschenkel mal ganz leicht. Ja, genau so. Zu mir, hier. Der hier am Oberschenkel. Was? Was ist mit dem? Ich kann mich irren, aber ich glaube, der hat sich ein klein bisschen verändert. Veränderung bedeutet immer Unheil, oder? Definitiv. Ich denke, den müssen wir im Auge behalten. Wirklich? Aber letztes Mal sagten Sie doch nur der unter der Brust. Nicht da! Erbärmliche Kreatur! Was habt ihr da eigentlich? Was soll denn dieser dilettantische Brustverband? Haben Sie den angelegt? Goldie hat einen Kochtopf abgekriegt. Schade, dass er nicht gusseisern war. Und das da? Hintenrum? Eine Hundewindel. Habe ich gestern gekauft. Die Lösung für den inkontinenten Hund. Also, wir werden diesen Fleck einfach weiter beobachten müssen. Und wenn ich doch noch mal zu einem Ihrer ehemaligen Kollegen... Nein, komme? Nein. Das ist erstmal nicht nötig. Wir haben... Frederik! Hallo. Oh. Es ist nicht so, wie du denkst. Entschuldigen Sie mal, der Zutritt für Kunden ist dir verboten. Ich bin kein Kunde, ich habe ein Regal gebracht. Sie sind der Lieferant. Ich habe nichts bestellt. Ja, genau, ich bin Lieferant. Das Regal ist für dich. Das ist der Besuch aus Japan. Du hast ein Regal gekauft? Und hierher geschleppt? Ich habe ja keinen Schlüssel. Sie sehen gar nicht nach Japan aus, eher nach Hollywood. Oh, darf ich da was von diesen Nüsschen haben? Was macht ihr denn hier? Ich wusste gar nicht, dass dein Chef auch dein Liebhaber ist. Nein! Es handelt sich hier um eine ärztliche Konsultation. Ja, und wo ist der Arzt? Hallo? Hallo? Geh mal hin und sag, ich komme gleich. Mhm. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich sie auch nicht. Ich brauche was Neues. Mit viel Spannung. Da kann ich Ihnen das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben empfehlen. Und das ist wirklich spannend? Extrem spannend. Auf jeden Fall. Ist es blutrünstig? Grausam? Mit Gemetzel? Naja, im übertragenen Sinne. Ach so. Da bin ich. Was darf sein? Ihre Bluse. Oh. Ihre Bluse ist falsch geknöpft. Atmen, Luise. Ein und aus. Ich atme doch. Hierhin in den Bauch, wo meine Hand ist. Ja, sind wir hier bei der Schwangerschaftsgymnastik? Hier. Das ist brandneu. Gemetzel, blutrünstig, widerwärtig, unvorstellbare Grausamkeit. Ja, sehr gut. Ihr Schilddrüsenmedikament und die Vitamine. Pack sie immer in Leberwurst. Kann ich auch ein bisschen Leberwurst haben? Ja, natürlich. Praxator hier. 18.34 Uhr. Kurz nachdem Sie weg waren, kam Frau Klamm vorbei. Sie ist mal wieder äußerst unzufrieden mit Ihrer jüngsten Buchempfehlung, Luise. Bitte geben Sie sich künftig etwas mehr Mühe, den Wünschen unserer wichtigsten Kunden zu... Hallo, Luise. Wie geht es, Goldie? Was? Wo ist er? Tunesien. Hallo, ihr zwei Mickey-Mäuse. Ich bin's, Hildegard. Tunesien. Dein Vater ist in Tunesien. Ich hab gesehen, dass es heute eine Über-30-Party im Stollwerk gibt. Wollen wir da zusammen hingehen? Anastasio kommt auch mit. Ich dachte... Ja, wer zum Teufel ist Anastasio? Ein halbstarker Kellner aus dem Eiscafé. Ende der neuen Sprachnachrichten. Ende der neuen Sprachnachrichten. Ich weiß! Wusstest du, dass Goldie krank ist, seit mein Vater sie immer hier abstellt und um die Welt reist? Da, wo ich hingehe, kann ich Goldie nicht mitnehmen. Nimm du sie, Luise. Ihr habt ja vieles gemeinsam. Ihr seid beide nicht fürs Abenteuer gemacht. Sie hat chronischen Liebeskummer, weißt du? Man kann wegen Liebeskummer tatsächlich Schilddrüsenüberfunktion und orthopädische Probleme bekommen. Das habe ich in einer Broschüre gelesen. Hey, was ist denn? Ich weiß auch nicht. Es ist... Die Verbindung ist schlecht. Die Verbindung ist einfach immer sehr schlecht. Zu allem. Es ist, als wäre ich immer hinter einer Scheibe und alle anderen sind vor der Scheibe. In einem Leben, das sie zumindest irgendwie genehmigt haben. Mein Vater in Tunesien und meine Mutter in ihrem Jugendwahn und du in deinem Kloster. Und ich habe mir nicht ausgesucht, hinter der Scheibe zu sitzen und immer zu versuchen, dass nichts zusammenbricht. Die Buchhandlung nicht und Goldi nicht und die Gesundheit nicht. Du nicht. Ich sitze hinter der Scheibe und passe auf, dass die Teller nicht runterfallen. Was für Teller? Wie ein Tellerjongleur im Zirkus eben. Zeitgenössische Lyrik, du Hirni. Oh, Hirni, das hat schon lange niemand mehr zu mir gesagt. Sag mal, kannst du auch Schimpfwörter, die weniger nach gymnasialer Unterstufe klingen? Blödmann. Höchstlich, diese Leberwurst. Arschloch. Biber. Ficknase. Aha. Luise, schläfst du? Du schläfst doch nicht wirklich, oder? Ich wollte dir... Also... Die Sache mit der Scheibe. Man hat dieses Scheibengefühl nur, wenn einem die eigenen Gedanken vorgaukeln, man sei von allem getrennt. Man jongliert mit seinen Sorgen, man denkt sich so durch sein Leben. Man steckt in seinem Kopf fest. Und das Oberstübchen ist eine ziemlich zugige Einzimmerwohnung, in der es nie richtig hell wird. Da sitzt man drin und glaubt, man sei von allem getrennt, hinter einer Scheibe. Und man glaubt auch, sich immer abgrenzen und absichern zu müssen. Man will sich von, wie heißt der gleich, Herrn Broxiator abgrenzen. Von Hildegard. Von den Schmerzen, die von der Liebe kommen. Und von erhabenen Leberflecken. Der Wunsch nach Sicherheit führt immer zur Scheibe, immer zur Isolierung. Man verpasst das Leben, das man so dringend versichern will. Man ist nie wirklich ganz in seinem Leben drin, nie ganz wirklich. Der Witz ist, Luise, egal was die schwatzhaften Gedanken dir nahelegen, man ist nicht getrennt. Man ist auch all das, wovon man sich abzugrenzen versucht. Das bedeutet nicht, dass alle eins sind, aber alles, was du kennst und jeder, den du kennst, entspringt dem gleichen, großen, unbekannten Raum. Und irgendwann sinken wir in ihn zurück. Goldi vermutlich als erstes. Wir kommen aus dem Unbekannten und Leben heißt nicht, in einem zerbrechlichen Körper über ein unbekanntes, bedrohliches Meer aus nichts zu schlingern. Es heißt, zu erkennen, dass man dieses Unbekannte selber ist. Du bist die Form, die für eine Zeit lang aus dem Nichts hervorgeht. Und dieses Nichts ist nichts, was man fürchten müsste. Es ist dir unbekannt und gleichzeitig du. Du bist viel mehr als ein tellerjonglierendes Sorgenpüppchen. Du bist Luise. Und gleichzeitig viel umfassender als Luise. Dein Leben ist wie etwas, das dir geschenkt wird und das dir trotzdem nicht gehört. Du hast es nicht in der Hand. Das wollte ich dir sagen. Das mit der ewigen Nachdenkerei und der Scheibe ist wirklich ein bisschen wie mit deinem defekten Anrufbeantworter, weißt du? So als sei zwischen das Leben und einem selbst ein kaputter Anrufbeantworter geschaltet. Alles ist verschwommen, nichts dringt klar zu einem durch. Aber die Verbindung ist nicht schlecht, Luise. Die Verbindung wird gehalten. Die Verbindung wird immer gehalten. Du schläfst aber nicht wirklich, Luise, oder? Du treibst mich in den Wahnsinn. Immer noch besser, als wenn du dich in den Wahnsinn treibst. Was machst du denn da mitten in der Nacht? Ich Ich meditiere. Über Leberwurst mit Apfelkuchen? Das nennt sich Essmeditation. Im Gegensatz zur Gehmeditation. Du lügst ja, du Mr. Authentizität. Darfst du das eigentlich so als Mönch? Den Bauch vollschlagen und dann auch noch mit unerleuchteter Leberwurst? Das nennt man Anhaftung, oder? Du haftest der Leberwurst an. Im Kloster gibt es immer, eben nicht genug. Ich hab einfach ständig Hunger. Ich habe da noch keinen guten Umgang mitgefunden. Ach, mach dir nichts draus. Zumindest bist du ein ziemlich guter Umgang, Luise. Gib mal was vom Kuchen her. Du musst wirklich übermorgen schon wieder zurückfliegen? Ja. Ist das schlimm? Authentizität, Luise. Komm schon. Geht so. Die Collage fiel herunter, die meine Mutter mir zum 30. Geburtstag gemacht hatte. Darauf waren Bilder von mir als Kind immer vor einer Messlatte. Fotos von meiner Mutter immer vor verflossenen Liebhabern. Und nur ein Foto von meinem Vater. Es zeigte ihn zu Karneval. Er hatte sich als tot verkleidet. Luise, warum fällt in deiner Gegenwart ständig was runter? Wirst du mir das irgendwann mal erklären? Authentizität. Jetzt aber. Du schaffst das. 1, 2, 3. Immer wenn ich dich anlüge, fällt was runter. Du spinnst. Im Ernst. Das ist das magische Moment in meinem Leben. Ach komm. Ja, das ist die Wahrheit. Ich glaub dir kein Wort. Dann lass es eben. Frederik und ich saßen in der Küche und aßen Brote und Kuchen. Und es gab weiter nichts zu sagen, zu denken oder zu tun. Und dieses Nichts weiter, indem es Frederik und mich und Kuchen und Brote gab und weiter nichts, war das Hier und Jetzt, in dem ich sehr selten, vielleicht noch nie gewesen war. Warum guckst du denn so? Warum guckst du mich so an? Ach, nichts. Ich hab dich unglaublich gern, Luise. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Anastasio hat eben auch einen fantastischen Körper. Anastasios Form, die aus dem Nichts hervorgeht. Was? Und er ist auch so... so zupackend. Ganz anders als dein Herr Vater. Mama. Verstehst du diese verdammte Gebrauchsanweisung? Nee, irgendwas passt nicht richtig. Das kann doch nicht sein. Herrgott, hier auf dieser Abbildung sieht man eindeutig, dass dieses Steckding da rein muss. Warum funktioniert das nicht? Das wäre ein Wunder, wenn es funktionieren würde. Ich kann ja wohl erwarten, dass man mir einwandfreie Einzelteile mitgibt. Falsch, liebe Luise. Man kann nicht erwarten, dass alle Teile zusammenpassen. Also bei Anastasio und mir passen alle Teile ziemlich. Wir reden hier über ein Ikea-Regal, Mama, ja? Man erwarten kann man das natürlich schon, aber es führt doch ziemlich oft zur Enttäuschung. Bei Regalen meine ich, es lebt sich, oder ich meine, es bastelt sich viel besser, wenn man das Zusammenpassen der Teile nicht erwartet. Dann ist es eine erfreuliche Abwechslung, wenn mal was zusammenpasst. Das führt zu einem Leben in, würde ich sagen... Pessimismus? Nein. Dankbarkeit. Ich geh schon. Was ist? Es ist für dich. Ja, das dachte ich mir, aber... Papa! Ich gehe. Frauen, kennst du eine, kennst du alle. Wo kommst du denn jetzt her? Na, wie geht's, mein Mädchen? Damit meinte er den Hund. Ja, also die Schilddrüsenüberfunktion ist gut eingestellt, aber die Diabetes macht dir zu schaffen. Und das Übergewicht und die Inkontinenz. Sprichst du von Goldi oder von deiner Mutter? Na, Luischen, wie ist es? Lass dich mal ansehen, Mensch. Irgendwie kommst du mir so klein vor. Guten Tag. Dein Typ? Ja. Nein, ein Mönch. Ihr habt euch auch mal kennengelernt vor... egal. Wie geht's dir denn? Wie war's denn? Gut. Zuletzt war ich in Tunesien. Ach, ich hab dir auch was mitgebracht. Hier. Oh, danke. Was ist das denn? Eine Satteltasche. Aha, wie praktisch. Echtes Leder, von echten Berbern gefertigt. Danke, das ist wirklich... Danke. Willst du dich nicht setzen? Oh, lass mal, ich wollte nur Goldi abholen. Mann, ich muss mich erstmal wieder an diese deutsche Enge hier gewöhnen. Irgendwann erzähle ich dir mal Regenwald, sibirische Steppe, Rocky Mountains, Sahara. Und du? Was machst du so? Wir bauen gerade ein Ikea-Regal zusammen. Ja, das ist ebenso dein Leben, was? Ich fragte mich, ob das mein Leben war. Und damit ich es besser beurteilen konnte, zog mein Leben freundlicherweise an mir vorbei. Ich sah meine Mutter vor mir, das Gesicht verschwunden unter mehreren Schichten Verjüngungscremes. Ich sah Herrn Braxator mit seiner dicken Zeigefingerkuppe, wie er die Erhabenheit meiner Leberflecke prüfte. Ich sah Frederik vor mir, der mir vom Nichts erzählte, während ich tat, als würde ich schlafen. Ich sah Goldi zu, die aufgeregt an meinem Vater hochsprang und dabei fast ihre Windelhose verlor. Nichts davon passte ineinander oder auch nur irgendwie zusammen. Und für nichts von all dem gab es eine verständliche Gebrauchsanweisung. Genau. Das ist mein Leben. Wo ist eigentlich das Tier? Ist es gestorben? Goldi ist bei ihrem Herrn. Sie meinen, bei Gott? Bei meinem Vater. Immerhin. Da sind wir ja das Problem los, oder? Könnten Sie jetzt bitte mal... Wussten Sie, dass Goldi irgendwann ins Nichts zurücksinkt? Und Sie auch? Stellen Sie sich mal vor, Goldi und Sie in einem Doppelgrab aus Nichts. Haben Sie getrunken? Die Remittenten müssen... Das dauert aber noch mit dem Zurücksinken. Bei Goldi jedenfalls. Es geht ihr nämlich plötzlich blendend. Ach. Spontanheilung. Spontanheilung durch Liebe. Es ist unfassbar. Luise, die Remittenten... Innerhalb von Stunden hat sie aufgehört zu humpeln und überall hinzupinkeln. Ich glaube sogar, sie ist noch gewachsen. Von Mittelpudelgröße auf Königspudelgröße. Alles wegen Liebesglück. Stellen Sie sich das mal vor. Luise, wenn ich jetzt bitten darf, wir haben keine Zeit mehr für Ihr Hautscreening, wenn Sie hier die ganze Zeit nur umstehen. Ich möchte kein Hautscreening. Wie bitte? Es ist nicht nötig, danke. Na, das sagen Sie so in Ihrem jugendlichen Leichtsinn. Einmal im Jahr reicht und da kann ich dann ja auch zu einem niedergelassenen Arzt gehen. Ach, das ist es also. Ich bin Ihnen wohl nicht gut genug. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Wirklich? Das ist ja nett. Das ist ja eine Tasche, eine Satteltasche. Also Luise, die ist wunderschön. So zartes Leder. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie nichts. So eine habe ich mir immer gewünscht. Die hängen wir über das Regal mit der Reiseliteratur. Wo haben Sie die denn her? Beziehung. Oh. Hallo? Sind Sie schon durch mit dem Krimi? Oh ja. Es ging runter wie Öl. Ah, die Frau Klamp. Was für eine Freude. Frau Klamp? Ist Ihnen nicht gut? Oh, Gottes Willen. Frau Klamp, was tun Sie denn da? Nehmen Sie die Waffe weg. Ist die echt? So, mein Fräulein. Es reicht mir jetzt. Ich habe es satt, immer Ihren Mist lesen zu müssen. Wenn man in die Mündung der Pistole einer gewaltbereiten Kundin sieht, hat man plötzlich nicht mehr das Gefühl, das Leben sei bereits ausgewachsen. Mir gefällt nichts. Nichts. Nichts hat mir je gefallen. Frau Klamp, machen Sie sich nicht unglücklich. Nichts, nichts, nichts. Man ist dann auch ganz im Hier und Jetzt. Ist die geladen? Schnauze! Großartig. Endlich passiert mal was. Hallo, ich habe dir einen Anrufbeantworter gekauft als Abschiedsgeschenk. Aber das hier, ja, das gefällt mir ganz gut. Mit einer Waffe rumzuwedeln? Genau. Und was wollen Sie? Ein neues Buch oder mich erschießen? Dein Leben ist wie etwas, das dir geschenkt wird und das dir trotzdem nicht gehört. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich dachte daran, dass ich viel umfassender bin als Luise. Und an das magische Moment in meinem Leben. Frederik? Ja? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass du morgen wegfliegst. Ein Reklamheft. Luise, das ist nun wirklich kein günstiger Zeitpunkt, um Privates hier zu besprechen. Was ich dir schon immer mal über mich erzählen wollte, Frederik, ist... Also, ich bin ja jemand, der immer total authentisch ist. Was ist denn hier los? Es spukt. Das wird ja immer besser. Ist das vielleicht ein Erdbeben? Ich fühle mich allem Leben total verbunden. Und ich habe vor nichts Angst. Das liegt vor allem an der guten Beziehung zu meinen Eltern. Insbesondere mein Vater überschüttet mich mit Liebe. Und ich bewundere die Fähigkeit meiner Mutter, in Würde alt zu werden. Und ihre Treue in Liebesdingen. Es gibt auch in meinem Leben sehr viele Männer, die mich sofort heiraten würden. Vom Fleck weg. Das liegt an meinem glasklaren Verstand. Und an meinem makellosen Körper. Und alle, lieber Frederik, alle, wie sie da sind, können dir das Wasser reichen. Jeder kommt an dich heran. Ich heirate aber keinen von ihnen, weil ich mich nicht binden will. Ich bin jemand, der immer das Abenteuer sucht. Hörst du mir zu, Frederik? Ich hänge an deinen Lippen, ja. Als du mich verlassen hast, habe ich kein bisschen gelitten. Immer wenn du in deinem bescheuerten, ich meine in deinem wunderschönen Kloster bist, vermisse ich dich nicht. Alles, was du in mein Leben bringst, finde ich doof. Du bist ein sehr dummer Mensch. Und was ich dir vor allem sagen will, ist, ich liebe dich nicht. Aua! Volltreffer. Schnell, Frederik, die Waffe! Darf ich die Pistole haben? Finger weg! Kommt jetzt die Spurensicherung? Und ein wortkarger Pathologe? Luise, was war das? Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Himmel, es ist schon spät. Du musst jetzt wirklich los. Atmen, Luise. Wohin nochmal? In den Bauch. Hier, ich hab dir noch was eingepackt für den Flug. Was denn? Rat mal. Danke. Leberwurstbrot werde ich vermissen. Und dich auch. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Ich liebe dich auch, Luise. Das weißt du, oder? Aber ich muss wieder zurück. Ja, das weiß ich. Aber bitte lüg mich nicht an. Wir sind hier am Flughafen. Wenn du mich anlügst, kann das verheerend sein. Es ist gut so, Frederik. Es ist gut. Hast du das gehört? Nein. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Vielleicht war es die Scheibe. Vielleicht war es die Scheibe. Auf Wiedersehen, Frederik. Frederik zog mich an sich. An seine kratzige Kutte, die immer nach Rinde roch. Frederik küsste mich. Ich küsste Frederik. Und der Kuss gelang gleich, weil wir wussten, wie gelingende Küsse gehen. Und ich habe diesen Kuss gleich wiedererkannt. Er war genau der erste Kuss von vor ungefähr 100 Jahren. Der erste Kuss vor einem Vorlesungssaal, zeitgenössische Lyrik. Er war auch genau alle Küsse, die die zeitgenössische Lyrik je besungen hat. Er war überhaupt alle gelungenen Küsse. Alle gelungenen Küsse in der gesamten gesammelten Lyrik und der gesamten gesammelten Wirklichkeit. Geh ruhig. Dafür müsstest du allerdings meine Hand loslassen. Lauf! Auf Wiedersehen, Luise. Frederik lief los und auch ich lief los. Allerdings in die andere Richtung. Ich lief zurück in mein Leben. Das Leben, in dem ich immer gewesen war. Nur nie wirklich ganz. Nie ganz wirklich. Luise, ist er abgeflogen? Ja. Ich wollte dich was fragen. Und, schlimm? Ich hatte auch meine Mutter ziemlich oft angelogen. Ja. Frederik ist nie rum, Mama. Ach, mein Luischen, komm mal her. Willst du ein Eis, Luisetta? Geht aufs Aus heute. Heimliche liebe Miete? Es gibt die große, die kleine und die mittlere heimliche Liebe. Es ist eine Sache der Entscheidung. Ich hätte gerne die ganz große, unheimliche Liebe. Mit Sahne. Das Bärsche ist schwierig. Hab ich noch nicht. Kreationen, verstehst du? Aber Ich empfehle dir ganz neu im Angebot. Tropikbecher Hildegard. Gut, der tut's auch. Was wolltest du mich fragen? Ich wollte dich fragen, ob du mich bitte nie, nie, nie wieder fragen könntest, ob ich mit dir auf über 30 Partys gehe. Aber wir sind doch beide über 30. Ich mein's ernst, Mama. Ja, gut. Und ich wollte dich fragen, ob du mir zeigen kannst, wie man diesen verdammten Apfelkuchen hinkriegt. Gerne, das zeige ich dir gerne. Guten Tag, dies ist der brandneue Anrufbeantworter von Luise Neuhaus. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Tonsignal. Luise, ich bin's. Ich habe das einzig verbliebene Münztelefon auf dem ganzen Flughafen gefunden. Ist das nicht unglaublich? Das Geld fällt hier sehr schnell durch. Du glaubst nicht, was ich gerade getan habe. Also ich meine nicht getan habe. Luise, ich muss dir was sagen. Ich bin nicht abgeflogen. Ich glaube, ich spinne. Ich bin einfach da geblieben. Ich weiß gar nicht, wie du das findest. Findest du das gut? Moment. Wir passen kein bisschen zusammen, habe ich immer geglaubt, Luise. Und ich glaube das immer noch. Ich mit meiner Kutte und du mit deinem seltsamen Oberstübchen. Aber dann ist mir aufgefallen, es muss ja gar nicht unbedingt passen, wie bei den Regalen, weißt du? Und als du dann in der Buchhandlung all diese Sachen gesagt hast, da habe ich gedacht, vielleicht ist es besser, zusammen nicht zusammenzupassen, als irgendwann wegen verschleppter Liebe orthopädische Probleme zu kriegen. Und wie heißt das, dieses Schilddrüsenfunktion? Ich müsste mal dringend telefonieren, junger Mann. Mein Fliegerjädchen. Eine Sekunde, ja, ich bin gleich fertig. Luise, ich möchte dazugehören, zu deinem komischen Leben. Und ich möchte dir zusehen, wenn du nachts am Küchentisch Leberwurstbrote isst. Ich glaube, ich habe noch nie etwas so Hinreißendes gesehen wie das. Ob du es willst oder nicht, Luise, ich fahre jetzt zurück zu dir. Wir können ja einfach essen gehen. Ich habe so einen Hunger. Hast du... Meine Güte, weißt du, wer hier gerade... Das gibt's ja nicht, du, Luise. Ich glaube, da hinten, da ist dein Vater. Jedenfalls ein alter Mann mit riesigem Rucksack und einem aprikotfarbenen Pudel auf dem Arm. Davon gibt's ja nicht so viele. Und er trägt einen Sonnenhut. Der Pudel, meine ich. Du, das sind die wirklich. Goldi und dein Vater. Es ist ja nicht zu fassen. Es ist alles nicht zu fassen, oder? Ich komme jetzt zurück, ja? Ich fahre jetzt einfach... Nee, Spaß, Fuhre. Jetzt machen Sie mal Vorrang. Was soll das eigentlich mit der Kutte, wenn man Karneval hält? Das will ich auch. Ich bin echt. Jetzt warten Sie doch mal eine Sekunde. Frederik? Der Buddhist und ich von Mariana Leki. Es sprachen Luise Anne Kanis, Frederik Fabian Busch, Mutter Hildegard Viktoria Trautmannsdorf, Herr Praxator Martin Brambach, der blutrünstige Kunde Wilfried Hochholdinger, Frau Klamp Barbara Nüsse und Matthias Hase, Vittorio Alfieri und Herbert Meurer. Musik Florian van Volksem und Sven Rossenbach. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Sebastian Nuhl. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Ursula Schregel.